Hallo, ich grüße euch zur Ausgabe 164 von Freitag, dem, was haben wir denn heute, den 8.12.2023. Ja, vielen Dank, dass ihr hier wieder hinzugeschaltet habt. Ja, hat sich gezeigt, dass da meine Annahme schon richtig ist, dass das hier nur alle 2 Wochen stattfindet, denn auch letzten Freitag ging es mir nicht so, dass ich riesige Lust gehabt hätte, einen Podcast aufzunehmen. Ja, das muss dann ja auch nicht sein. Wenn man so die Zähne zusammenbeißen muss, wird ja auch die Aussprache etwas undeutlich. So, von daher bin ich umso froher, dass ich heute hier einigermaßen gut sortiert ein bisschen was mitteilen kann, wenn auch, ja, es trotzdem mal ein bisschen, wie soll ich sagen, Wehklagen? Naja, also ist halt so, wie es ist, ne? Ich war, als ich letzten Montag, also am, wann war das für ein Datum? Weiß ich jetzt nicht, also nicht diesen Montag, sondern davor den Montag, als ich da die Chemo gekriegt habe. Da war ich schon an dem Montag krank. Also das ging viel, noch mal viel rascher als davor. Und ja, das zog sich dann auch so bis zu dem Mittwoch, wo ich da ja noch mal immer in die Praxis muss, um diese Langzeitchemo, die da in so einer kleinen Pumpe mir mitgegeben wird, da abgeben musste. Und dann habe ich da auch direkt Bescheid gesagt, dass es das so nicht geht mit dem, was ich so da an mir merke. Und da, gut, zu den Nebenwirkungen möchte ich hier nicht ins Detail gehen. Das ist aber schon, ist schon, sag ich mal, lebensqualitätseinschränkend, ganz eindeutig. Jo, und dann zog sich das und zog sich das, also auch übers Wochenende hin, wobei der Sonntag dann noch der beste Tag war. Da habe ich schon gedacht, jetzt geht das wieder aufwärts, wunderbar, kannst du die nächste Woche genießen. Aber stellte sich heraus, dass ich da am Montag dann nochmal gecrashed bin und dann den Montag wieder nichts hatte vom Tag und den Dienstag. Ja, auch so mehr schlecht als recht mit, ja, erlebt habe. Und eigentlich erst seit vorgestern, also seit dem Mittwoch, da ein deutlicher, wie sage ich, eine deutliche Besserung eingetreten ist. Ja, so dass ich heute tatsächlich mich ziemlich wohl befinde, außer so ein paar Dinge, die halt immer übrig bleiben, die unangenehm sind, aber jetzt nicht so schlimm einschränkend, ja. Ja, das ist doof, dass das so lange braucht, bis ich mich regeneriere. Darüber wird also mit Sicherheit zu sprechen sein, wenn ich nächsten Montag da wieder aufschlag, weil das Ziel war ja so eine Ausgewogenheit herzustellen zwischen Therapie und Lebensqualität, und das ist im Moment schlecht, das Pendel eher in Richtung Therapie aus. Und ja, das kann man so, nee, das kann man so nicht lassen. Zumindest nicht in dem Stadium der Erkrankung, in der ich jetzt bin, und auch, ja, so geht es halt nicht. Ja, bin ich gespannt, wie wir da, was wir da verhandeln. Das ist ja echt wie auf dem Wochenmarkt. Auf dem Jahrmarkt das Karussell fahren. Ein bisschen so ist das auch. Aber ne, also, ja, muss man schauen, wie da wer was für eine Auffassung zu hat. Und gut, darüber wird dann zu berichten sein. Ja, was geht denn dann so, wenn ich mich so befinde, wie ich mich befinde. Also körperlich recht wenig, weil ich da überhaupt nicht belastbar bin. Und so ja, sitze ich dann halt hier mehr oder weniger herum. Liegen geht nicht gut. Ich die ganze Nacht gelegen habe und dann über Tag auch nochmal. Dann wird die nächste Nacht wieder so schwierig. Kenne ich schon. Also versuche ich irgendwie aufzubleiben. Und um mich dann abzulenken, hatte ich mal wie soll ich sagen, den nicht Drang, sondern die Idee, so ein ganz altes Computerspiel, was hier noch liegt, von 1994, wo man, das heißt Oldtimer, und da soll man so eine Fahrzeugfabrik eröffnen und betreiben und ja, solche Dinge tun. Also so eine Art Wirtschaftssimulation, wenn man so will. Ja, und das, da habe ich gedacht, hatte ich so die Idee, das musst du doch mal wieder ans Laufen kriegen. Müsste doch gehen in so einer DOS-Box, nennt sich das. Und ja, das hat sich dann rausgestellt, wenn ich einmal verstanden habe, wie diese DOS-Box funktioniert, dann geht das auch relativ schlicht, dass das wieder läuft. Und dann auch unabhängig davon, was für einen Computer man benutzt, also wo diese DOS-Box drauf installiert ist. Das könnte jetzt ein Windows-Rechner sein oder ein Linux-Rechner. Ja, und dann, nachdem ich das so rausgetüftelt hatte, habe ich dann mir mein altes Netbook geschnappt, was mich viele Jahre durch mein Studium begleitet hat. Und habe da wieder mal ein Betriebssystem drauf installiert. Also da war immer ein Windows XP drauf. Das hat sich also das konnte ich nicht wieder richtig installieren, weil die ganzen Treiber, die man dafür braucht, nicht mehr so im Netz aufzufinden sind. Also da sind zwar welche für das Ding, aber also da habe ich viel rumprobiert. Dann funktioniert irgendwie da was nicht und ja, wie das halt so ist. Und außerdem, ja, XP ist ja sowieso auch sicherheitstechnisch schwierig, wobei ich war ja mit dem Ding muss ich ja gar nicht ins Internet, aber egal. Und so habe ich dann da auf dem Teil ein Betriebssystem installiert von den Machern von diesem Raspberry Pi. Die haben auch das ist im Prinzip eine Linux-Variante ins Netz gestellt also mit den Anpassungen, die da auf den Raspberries halt drauflaufen. Und ja, das habe ich genommen, also weil ich auch ein 32-Bit-Betriebssystem brauchte und habe das da aufgespielt und selbst auf diesem alten Flitzi-Bitzi mit wenig Arbeitsspeicher und einem leistungsschwachen Prozessor, so waren die Netbooks, ja, das läuft ganz anständig. Und da dann die DOS-Box drauf, da dann das Spiel drauf und ja, was man so tut, wenn man nichts Gescheites tun kann. Ne? Ja, Eisenbähnchen fährt auch wieder, ist auch schick. Freue ich mich. Ja, das sind so die Dinge, die dann halt gehen, wenn quasi nichts geht. Ja, so kriege ich halt auch die Zeit rum. Ja, was mich auch sehr gefreut hat, schon angesprochener Sonntag. Da hatten wir, ich konnte hier nicht raus aus der Bude. Dafür ging es mir nicht gut genug. Und dann habe ich ein Freund aus Dosenhausen angeschrieben. Und ja, der kam dann nebst seiner Holde hier auf Kaffee vorbei. Und das war dann auch ein schöner Nachmittag. Ja, das sind so die Dinge, die dann gut tun. Und ja, da lieben Dank nochmal für Besuch aus Dosenhausen. Dann hat mich also mit einem quasi Überraschungsbesuch am, oh wei, wann war denn das? Montag oder Dienstag? Ich kriege das jetzt gerade nicht sortiert auf die Schnelle. Ja, hatte ich noch einen Überraschungsbesuch eines Freundes, der sehr gerne und sehr viel hier im Oberbergischen durch die Gegend wandert. Also dagegen, das, was ich hier dann so mache, wenn ich es dann schaffe, das sind dagegen nur Spaziergänge. Also da sind die Kilometer oft oder fast durchgängig zweistellig. Will nicht lügen, aber ja, ist schon so. Der ist ja schon sehr, sehr fleißig. Ja, und dem seinen Weg, der hat hier lang geführt und dann haben wir hier auch noch mal auf ein Tässchen Kaffee gesessen und erzählt. Und ja, das sind so die schönen Momente, die ich dann so sehr gerne auch mitnehme, auch wenn es mir nicht so toll geht. Ja, an dem Tag war ich auch noch nicht ganz so wirklich fit und ja, hat man mir vielleicht auch abgespürt, aber naja, was soll's. Ja, jetzt freue ich mich aber mal erst, dass es mir besser geht und dass ich das Wochenende wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, dass ich das Wochenende genießen werde, so. Und was der Montag bringt, das bringt dann der Montag erst, da muss ich mir jetzt noch keinen Kopf machen. Und aber habe schon das Anliegen, so fürs Daumen drücken und Hände falten, dass dann, wenn ich dann wieder Chemo kriege, dass ich das was deutlich besser wegstecke und nicht so schrecklich lang außer Gefecht bin. Das wäre schon toll. Ja, das soll es mal gewesen sein von hier. Und ich danke nochmal fürs Zuhören. Freue mich schon aufs nächste Aufnehmen. So es denn dann geht, werde ich das auch tun. Und sage, bis denne.